Der Verlag der Partei der Arbeit Koreas schuf neue Poster zur Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages und zur Bewegung für die Schaffung des Malima-Tempos, die alle Funktionäre, Parteimitglieder und Werktätigen zum Kampf für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages ermutigen.